diesem Trend leider verbrennt. Wer hat als Band nun mehr getrennt? Jörg und Benny, die sind da. Komposition aus meinem Bett. Du sagst, wir seien ja ganz schlecht. Falsch, wir sind definitiv weg. Wir gehen ab und ihr geht mit. Und wer nicht will, kriegt einen Tritt. Gute Musik mit viel Blabla. Wir sind einfach wunderbar. Jörg und Benny, die sind geil. Die Stimmung steigt, steigt ziemlich steil. Ohren auf, wenn ihr hört. Ich bin Benny. Ich bin Jörg. Gott und guten Tag, der Benny ist am Mikromat. Definitiv Fett sind im Haus und ziehen euch den Stecker raus. Ihr steht dann da und könnt nicht fassen. Wir gehören zu den Klassen, wenn andere Bands vor Neiter lassen. Tut uns leid, denn sie sind gut, doch wir sind besser. Meine Schwester hat kein Messer, meine Mama schon. Damit schneidet sie das Brot tot. Idiotisch sind wir manchmal und manchmal sogar sehr, denn wir gehen täglich ran. Also weiter im Programm. Findet uns geil. Alles klar, Halleluja. Wir gehen ab und ihr geht mit. Und wer nicht will, kriegt einen Tritt. Gute Musik mit viel Blabla. Wir sind einfach wunderbar. Jörg und Benny, die sind geil. Die Stimmung steigt, steigt ziemlich steil. Ohren auf, wenn ihr hört. Ich bin Benny. Ich bin Jörg. Aber schoss den Liebespfeil.